The resurrection of Christ. Die Auferstehung Christi. This message tonight is for you if you're not a believer. Die Botschaft heute Abend, die ist für dich, wenn du noch nicht glaubst. And the rest of us, you can use this for your relatives. Und wir Übrigen, wir können das verwenden für unsere Verwandten. Someone said to me after this morning service. Jemand hat mir gesagt nach dem Morgengottesdienst. Now I know what I'm going to say to my relatives this afternoon. Jetzt weiß ich, was ich meinen Verwandten sagen kann am Nachmittag. So, Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. Holy Spirit, Heiliger Geist, anoint our ears. Salbe unsere Ohren. And our hearts. Unsere Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to say two things about the resurrection. Ich möchte zwei Dinge sagen über die Auferstehung. First, it's the most historically proven event in ancient history. Als erstes, es ist das am besten bewiesenste Ereignis in der gesamten Geschichte des Altertums. Because the people who hated Jesus the most. Denn die Leute, die Jesus am meisten gehasst haben. The religious people who were jealous of him. Die religiösen Führer, die einfach eifersüchtig auf ihn waren. Even Pilate himself. Oder gar selbst Pilatus, the Roman governor, der Gouverneur recognized that the religious leaders were jealous of Jesus. Er hatte bereits erkannt, dass die religiösen Leiter, dass sie einfach nur eifersüchtig waren auf Jesus. And that's why they wanted him dead. Und dass sie ihn deshalb lieber tot wollten. But they had known that he had made the statement he would rise after 3 days. Aber sie wussten, dass er dies gesagt hatte, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen würde. And so to prevent the disciples from stealing the body. Und um zu verhindern, dass die Jünger da seinen Leichnam stehlen könnten. And falsifying a resurrection. Und so eine falsche Auferstehung vortäuschen könnten. They went to the governor. So gingen sie hin zum Gouverneur. And they said, this deceiver has predicted a resurrection in 3 days. Und sie sagten, dieser Betrüger, er hat eine Auferstehung vorausgesagt in 3 Tagen. We want a Roman guard. Wir wollen eine Wache haben. So they were given a Roman guard. Und sie bekamen diese Wache. This is not one person. Und das ist nicht eine einzelne Person. This is a 16-man unit or a 32-man unit or a 48-man unit. This is a powerful Roman military unit. Das war eine Militäreinheit der Jünger, der Römer. Und es kosten vielleicht 16 sein, vielleicht 48 gar. These people were elite. Das waren Elite-Soldaten. They could protect the Roman seal from a small army. Sie könnten das römische Siegel von einer ganzen Armee einfach bewachen. So they were guarding the tomb. Und so bewachten sie das Grab. Which made it impossible for the body to be stolen. Und so war es einfach unmöglich, dass dieser Leichnam gestohlen werden könnte. Especially by a bunch of fishermen. Insbesondere von Fischerleuten. Who were so afraid that they all fled. Die hatten noch schon solche Angst, dass sie bereits beim Kreuz alle geflohen waren. Now suddenly the apostles, they appear in Jerusalem and they say he is risen. Plötzlich erscheinen die Apostel in Jerusalem und sie behaupten, er ist auferstanden. And all the Jewish leaders had to do was present the body. Und alles, was die jüdische Führung nur hätte tun müssen, war einfach den Leichnam zu zeigen. You do have the body. Ja, habt doch den Leichnam. Don't you? Also den Leichnam, ich meine, den habt ihr doch. People could have asked. Es hätten Leute einfach nur Fragen brauchen. You had the body. Ihr habt ihn doch gehabt. Under Roman authority. Unter römischer Autorität. What happened to it? Was ist damit passiert? They are claiming he rose from the dead. Just present the body. Die behaupten, dass er auferstanden ist von dem Toten. Er braucht doch nur den Leichnam geben. Ihr habt ihn doch. You have the body. Ja, ihr hattet ihn doch. That's good. That's good. They didn't have the body. Aber sie hatten ihn nicht. Where did he go? Wo ist er hin? They had no story except that the disciples stole the body. Da gab es überhaupt keine Geschichte, außer dass die Jünger den Leichnam gestohlen hätten. Now you can believe that story. Du kannst natürlich diese Geschichte glauben. That a small bunch of fishermen. Dass ein paar Fischer. Said Banzai. Gesagt haben, Banzai. We kill you, you die, give ihr a body. Wow. And you have 11 fishermen coming in with swords. Die Fischer kommen da. And these Roman soldiers und die römischen Soldaten were so intimidated. Waren so davon beeindruckt in Furcht und Angst. I've und never Schrecken. Seen anything like it. Ich habe noch nie etwas gesehen. And they all ran away. Und da rannten sie alle und waren schon weg. You can believe that one. Das kann man natürlich glauben. But the only other thing you can believe. Das einzige andere, was du glauben kannst, ist. Is the gospel story. Das Evangelium. That Jesus did rise from the dead. Dass Jesus tatsächlich von dem Toten aufgestanden ist. And because the Roman government did this. Und weil die römische Regierung das getan hatte. And because they put the Roman seal on the tomb. Ihm in das Grab gelegt hatte und dann das römische Siegel damit versiegelt hat. Because they had possession of the body. Weil sie ja im Besitz des Leichnams waren. In a legal court. Wenn man das jetzt vor Gericht präsentieren würde. The judge would have to declare. Dann müsste der Richter gerechterweise sagen. Because of the evidence. Wegen der Beweislast. That he surely rose from the dead. Es ist ganz klar, dass er vom Toten It's aufgestanden number one, ist. Number one. Nummer eins. The resurrection is the most historically proven fact in ancient history. Die Auferstehung ist das bestbewiesenste Ereignis in der gesamten Geschichte. And you can research that and you'll find the evidence. Und das kannst du selber nachprüfen und du wirst die Beweisführung einfach nachvollziehen können. But number two. Nummer zwei. The historical resurrection doesn't mean anything to me personally. Weil die historische Auferstehung bedeutet für mich gar nichts persönlich. Like we saw in the video. Wie wir das da im Video gesehen haben. This young boy, dieser junge Mann. What is your hope? Er wird einfach gefragt, was ist deine Hoffnung? Well, oh, Christianity. Christentum. What does the resurrection mean to you? Die Auferstehung, was bedeutet das für dich? I don't know. Keine Ahnung. It doesn't mean anything. Es bedeutet nichts. Until you meet the resurrected Christ. Bis du nicht ein Zusammentreffen hast mit eben diesem auferstandenen Christus. And that is the essence of our experience. Und das ist einfach das, die Essenz unserer Erfahrung. You cannot be a true Christian. Du kannst nicht ein echter Christ sein. If you have not had an encounter with the living Christ. Wenn du nicht eine Begegnung gehabt hast mit dem lebendigen Christus. Now I grew up in a Christian home. Ich bin in einem christlichen Zuhause aufgewachsen. A Roman Catholic home. Römisch-katholisch. In a Roman Catholic community. In einer römisch-katholischen Gemeinschaft. I went to Roman Catholic school. In der Umgebung. Ich bin in einer römisch-katholischen Schule gewesen. I went to mass every morning. Jeden Morgen bin ich da in die Messe gegangen. That was the first class was mass. Die erste Klasse, ganz klar, war einfach die Messe. Confirmation. Dann hatte ich die Konfirmation. Communion. Kommunion. I went to confession all the time. Ich bin immer hingegangen zur Beichte. I never missed mass on Sunday. Ich habe nie da die Messe verpasst am Sonntag. My parents, meine Eltern, fought all the time. Haben die ganze Zeit miteinander gestritten und gekämpft. My father was a prisoner of war in China. Mein Vater war ein Kriegsgefangener in China. And he had a temper. Und er hatte so ein Temperament. Every 6 weeks. Alle 6 Wochen ging das los. Like a clock. Wie von einer Uhr gestellt. He smashed the house. Er hat das ganze Haus einfach zerstört. And as a child, you just waited for it. Und als Kind habe ich nur drauf gewartet immer. And it came. Und dann war es wieder soweit. And smash, crash. Und er hat einfach um sich geschlagen, broken, alles zerhauen. Broken furniture. Da die Möbel und die Wohnung Glass zu Bruch geschlagen. All over the living room. Das ganze Glas, die Scherben verteilten sich im ganzen Wohnzimmer. Kitchen table flipped over. Oder der Küchentisch, der wurde einfach übergeschlagen. Umgeschlagen. Und während ich das so am Einschlafen war. Because as kids we had to go to bed at 9. Denn um 9 Uhr mussten wir bereits als Kinder ins Bett gehen. And the fighting started, really fighting, started at about 10 o'clock. Und dann das echte Kämpfen, es begann so um 10. And you're in a deep sleep and suddenly, boom. Und mitten im Schlaf. Screaming. Schreie. Fighting. Kämpfen. Slapping. Schlagen. And this caused me to have what's that? Someone say something? This caused me to have incredible nightmares. Und das verursachte bei mir einfach unglaubliche Albträume. I could not be woken up from my nightmare. Und aus diesen Albträumen konnte ich gar nicht herausgerissen werden, um aufgeweckt zu werden. Meine Eltern haben mich genommen einfach und unter die Dusche gelegt und praktisch mit kaltem Wasser wach gemacht. Because of that, I prayed every single night on my knees that God would stop them from fighting. Und deshalb habe ich jeden Abend auf meinen Knien Gott darum angefleht, dass sie aufhören mögen mit dem Kämpfen. And I blame myself. Und ich habe mich auch selbst beschuldigt. And I believe that if I could stop sinning, that they would stop fighting. Und ich habe geglaubt, wenn ich aufhören könnte, nur zu sündigen, würden sie aufhören mit dem Kämpfen und dem Streiten. But they kept fighting. Aber es ging immer weiter. And then the issues went into my teenage years. Und das hat es dann so hineingewoben in meine Jahre als Jugendlicher. And I was drinking and doing everything a lot of teenagers do. Zu trinken und ich habe all die Dinge gemacht, die so Jugendliche vielleicht tun können. As lawless as I could. Ich habe so gesetzlos gelebt, wie es nur irgendwie ging. But every night when I came home, I got on my knees. Aber jeden Abend, wenn ich dann nach Hause kam, ging ich auf die Knie. And I asked God for forgiveness. Und ich bat Gott um Vergebung. And I just said, God, I'm sorry. Und ich sagte, Gott, es tut mir leid. But I just enjoy it so much. I'm sorry. Es tut mir leid, aber ich genieße das so sehr. Then I was 18 years old. Und dann war ich 18. The third Monday of September. Am dritten Montag im September. 1976. I'm at the university. Da gehe ich durch die Universität. I'm wearing my Catholic crucifix. Und da trage ich so mein katholisches Kreuz. And a woman walks up to me. Und da kommt eine Frau direkt and auf mich stops zu. Me. Und sie hält mich an. And says, "Young man, what does the crucifix mean to you?" Junger Mann, was bedeutet dir dieses Kreuz? And I said, it means everything. Naja, alles. And she said, do you have a personal relationship with Jesus Christ? Hast du eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus? I had no idea what she was talking about. Ich hatte nicht die geringste Vorstellung, wovon sie da sprach. Not even the slightest idea what she was talking about. Nicht im geringsten verstand ich, wovon sie sprach. The Jesus I prayed to was somewhere millions of miles away. Der Jesus, zu dem ich da vorgab zu beten, praktisch, der war so meilenweit weg. Was an abstract religious figure. Es war so eine abstrakte religiöse Figur. But somehow I believed in him. Und doch irgendwie glaubte ich an ihn. Though I had no idea what really to think about him. Aber ich hatte keine Ahnung, was sollte ich wirklich über ihn denken? Wer ist er? Just statues in my room. Und da waren diese Statuen. Crucifix. Bei mir im Zimmer. Outside of that. Mein Kreuz. No idea. Und darüber hinaus keine Ahnung davon. She invited me to a meeting. Sie hat mich eingeladen zu einem Treffen. And they read this to me. There was five people there. Und da waren fünf Leute dort und sie hat mir das vorgelesen. And they said something like, "Rob, you're a believer." Und sie sagten zu mir, Rob, du bist doch ein Gläubiger. But have you ever been born again? Aber bist du jemals wiedergeboren worden? And they read these verses to me. Und dann lasen sie mir diese Verse vor. I'll read them to you and hopefully they'll speak to you. Und ich lese euch vor und hoffentlich sprechen sie zu euch. John chapter 3. You Johannes have it Kapitel there. 3. Here, you can put it. Here you go. John chapter 3, verse 1. Johannes Kapitel 3, Verse 1. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus. Da war ein Mann von den Pharisäern namens Nikodemus. He was a ruler of the Jews. Er war ein Führer der Juden. This man came to Jesus by night and said to him. Und dieser Mann, er kam zu Jesus bei Nacht und er sprach zu ihm. Rabbi, we know that you've come from God as a teacher. Meister, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist. Als ein Lehrer. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Niemand kann diese Wunder wirken, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus answered and said to him. Jesus antwortete und sagte zu ihm. Truly, truly I say to you. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicodemus said to him. Nicodemus sagt zu ihm. How can a man be born when he is old? Wie kann ein Mann geboren werden, wenn er alt ist? Can he enter a second time into his mother's womb? kann ein zweites Mal zurückkehren in den Mutterleib seiner Mutter and be born again? Und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus answered. Jesus antwortete. Truly I say to you. Wahrlich, ich sage dir. Unless you are born of water. Es sei denn, dass du aus dem Wasser geboren bist. And of spirit. Und aus dem Geist. You cannot enter the kingdom of God. So kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. That which is born of the flesh is flesh. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. That which is born of the spirit is spirit. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Do not be amazed that I say to you, you must be born again. Sei nicht erstaunt darüber, dass ich dir sage, du musst von neuem geboren werden. So we're born once of our mother. Und so werden wir einmal geboren aus dem Mutterschoß. And the water gushes out as we come out. Und so strömt auch das Wasser hervor, wenn wir hervorkommen. But we must be born of the Spirit. Aber wir müssen ein zweites Mal geboren werden von dem Geist. And that's what the resurrection is all about. Und das ist das, worum es da geht in der Auferstehung. Jesus died on the cross. Jesus starb am Kreuz. The cross, the death on the cross and the resurrection, the greatest event in history by far. Der Tod am Kreuz und danach die Auferstehung ist bei weitem das bedeutsamste Ereignis der gesamten Geschichte. You cannot separate them. Man kann das nicht voneinander trennen. One without the other. Das eine von dem anderen. Without the death on the cross, there is no resurrection. Ohne den Tod am Kreuz gibt es keine Auferstehung. With no resurrection, there is no completion of the cross. Ohne die Auferstehung ist das Kreuz nicht vollständig. Jesus died on the cross as God's Lamb. Jesus starb am Kreuz als Gottes Lamm. So that we could be forgiven. Auf dass wir Vergebung haben können. So that he could take our sin upon himself. Auf dass er unsere Sünde auf sich selbst legen könnte. And God could give us his righteousness as a gift. Und Gott uns einfach seine Gerechtigkeit als ein Geschenk geben konnte. So when God sees us, sodass wenn Gott an uns sieht, he actually sees Christ. Dann sieht er Christus. It's something that Jesus said. Da gibt es etwas, was Jesus sagte. He said, he that believes, der glaubt, this is in John chapter 7, in Johannes Kapitel 7, he that believes from his soul, der glaubt aus seinem Inneren, aus seiner Seele, will gush rivers of living water. Ströme lebendigen Wassers werden aus ihm hervorströmen. And the next verse, verse 38, says this. Und dann der nächste Vers, Johannes 7, Vers 38. And he was speaking of the Holy Spirit, und er sprach von dem Heiligen Geist, which had not yet been given, der ja noch nicht gegeben war, because he had not yet been glorified, weil er noch nicht verherrlicht war. Which means he didn't rise from the dead yet. Das heißt, er ist noch von dem Toten nicht auferstanden. He was speaking of the Holy Spirit that would be given to us. Er sprach von dem Heiligen Geist, der ja uns gegeben würde. That would be the essence of our Christian life. Der einfach der Kern, das Wesen unseres christlichen Lebens werden würde. And would be the resurrection life that lives in us. Und genau dies ist eben das Auferstehungsleben, was dann in uns leben sollte und jetzt leben kann. Listen to this verse. Schau mal auf diesen Vers. John 16, 7. Johannes 16, Vers 7. I tell you the truth, Jesus is speaking. Sage euch die Wahrheit, Jesus spricht dort. It is to your advantage that I go away. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. For if I do not go away, denn wenn ich nicht hingehe, the Helper, the Holy Spirit, so der Heilige Geist, euer Beistand, will not come to you. Wird nicht zu euch kommen. He will not come to you. So kommt der Beistand nicht zu euch. But if I go, aber wenn ich gehe, I will send him to you. Dann will ich ihn zu euch senden. And on that day when I prayed, und an diesem Tag, als ich da gebetet habe, the third Monday, an diesem dritten Montag, of September 1976, im September 1976, they read one more verse to me, sie lasen mir noch einen weiteren Vers vor. And it was this one. Und es war genau dieser. Revelation chapter 3, verse 20. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. These are the words of Jesus after the resurrection. Das sind die Worte Jesu nach der Auferstehung. Behold, I stand at the door and knock. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. If anyone hears my voice and opens the door, wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, I will come into him. So werde ich einkehren zu ihm and dine with him and he with me. Und mit ihm Mahl halten und er mit mir. And they said to me, Rob, und sie sagten zu mir, Rob, would you like to open the door tonight? Möchtest today? Du heute Abend? Today. Heute. It was 11 o'clock in es the morning. Es war 11 Uhr früh. Deine Tür would you like für Jesus öffnen? To open the door today? Möchtest du heute deine Tür für Jesus öffnen? And I said, I thought to myself. Und ich dachte mir. Wow. Wow. If he's alive. Wenn er lebt. I'm about to find out. Dann werde ich es herausfinden. So I prayed. Und da habe ich gebetet. Something like this. So ähnlich wie dies. God forgive me. Gott, vergib mir. And Jesus. Und Jesus. The door is open. Meine Tür ist offen. Come into my life. Komm in mein Leben. I opened my eyes. Ich öffnete die Augen. There were no sparks. Da war kein Glitter, kein Funken. No earthquake. Kein Erdbeben. Not even a tornado. Auch kein Tornado. No wind. Kein Wind. Nothing. Nichts. But. Aber. Incredible peace. Unglaublicher Friede. I went home that night. Ich bin nach Hause gegangen an diesem Abend. The nightmare were gone. Die Albträume waren weg. Those nightmares were gone. Diese Albträume, die waren weg. I've had a couple nightmares since, but they're gone for life. Ah, ich hatte noch ein paar Albträume, aber eigentlich sind sie weg fürs Leben. Too much Tabasco sauce on too much pizza at night. Zu viel Tabasco, zu viel Pizza. Creates an artificial nightmare. Dann gibt es künstliche Albträume. But those other nightmares left for life. Aber diese anderen Albträume, die ich da hatte, die waren für mein Leben jetzt and weg. I came back the next week. Ich kam zurück in der nächsten Woche. They asked me this question. Und er fragte mich diese Frage. Rob, how was your first week as a born again Christian? Erzähl uns, wie war deine erste Woche als wiedergeborener Christ? I said, peaceful. Voll Frieden. And they said, that's the fruit of the Holy Spirit. Genau, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. And then I understood something I never forgot. Und dann habe ich etwas verstanden, was ich nie vergessen habe. Maybe you can take this with you tonight. Und vielleicht könnt ihr das heute Abend mit euch nehmen. Christianity is not something I do for God. Christentum ist nicht etwas, was ich für Gott tue. It's something that happens to me. Christsein ist etwas, was mit mir geschieht. Because of what God did for me. Wegen dem, was Gott für mich getan hat. It's something that happens to me. Da ist etwas, was mit mir passiert. It's an experience. Es ist eine Erfahrung. It's an encounter. Es ist eine Begegnung. With Christ. Eine Begegnung mit Christus. So I'd like to pray for you. Ich möchte einfach jetzt für dich beten. I'd like to invite you tonight. Ich möchte Sie einfach einladen. To meet Jesus Christ. Jesus Christus zu treffen. Jesus said these words. Jesus sagte diese Worte. Wherever two or three are gathered in my name. Wo auch immer zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. I am in the midst. Da bin ich in ihrer Mitte. How many believers are here tonight? Wie viele Gläubige sind heute hier? It's more than two. Das sind mehr als zwei. Jesus promises that he is here. Jesus verspricht, dass er hier ist. He just knocked over a chair. Hat er gerade eben einen Stuhl geworfen. He just pulled up a chair. Einen aufgestellt. Okay, let's pray. Lass uns beten. I'll pray for you first and then you can pray with me. Ich werde zunächst einmal für dich beten. Dann kannst du mitbeten, wenn du möchtest. Father in heaven, we thank you tonight. I thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. Ich danke dir. For 35 years of peace. Für 35 Jahre Frieden and joy und Freude and love und Liebe and hope und Hoffnung. Destiny, einfach eine Bestimmung. Goodness, Güte. Gentleness, Sanftheit. Your faithfulness, deine Treue. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you for being my Father. Danke, dass du mein Vater bist. Thank you for speaking to me. Danke, dass du zu mir sprichst. Each and every day. Einfach jeden Tag. Thank you for our church. Danke für unsere Gemeinde. For the work you're doing in all of our hearts. Für das Werk, was du in jedem unserer Herzen vollführst. Lord Jesus, we thank you tonight. Herr Jesus, wir danken dir heute Abend. For enduring the cross. Dass du das Kreuz ertragen hast. The crown of thorns. Und die Dornenkrone. The nails in your hands and feet. Die Nägel in deinen Händen und in deinen Füßen. And all the beating. Und all die. The beating. Die Schläge. All the mockery. Und das Verspotten. All the blood. Das Blut. Thank you. Danke. We thank you with all our hearts. Wir danken dir von ganzem Herzen. And Holy Spirit, we thank you tonight. Und Heiliger Geist, wir danken dir heute Abend, for being present here, dass du hier gegenwärtig bist, filling us with peace and joy. Und uns füllst mit Frieden und mit dieser Freude. As a church tonight, we pray, als Gemeinde beten wir heute Abend for anyone here who's never given their life to Jesus. Für jede Person hier, die ihr Leben noch nie Jesus übergeben hat. He is knocking on the door of your life. Da ist er und er klopft an die Tür deines Lebens, on the door of your heart, an die Tür deines Herzens. Would you just say yes? Würdest du bitte einfach ja sagen? Just speak those words. Just say yes, Jesus. Sprich einfach diese Worte. Ja, Jesus. Very quietly, but it's got to come out of your mouth. Im Stillen, aber es muss aus deinem Mund hervorkommen. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm. Mein Leben. The door is open. Die Tür ist offen. Forgive me. Vergib mir. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Would you say that with me? Würdest du das bitte auch sagen? Very quietly. Im Stillen für dich. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. The door is open. Meine Tür ist offen für dich. Show yourself to me. Zeig dich mir. Be my savior. Sei mein Retter. Please. Ich bitte dich. I ask. Ich bitte dich darum. For the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. Let's live a life of thankfulness. Lass uns ein Leben voll Dankbarkeit leben. We already have everything the world is looking for. Wir haben bereits alles, wonach die Welt sich so sehnt. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. That if we die, we will be in your presence. Wenn wir sterben, werden wir einfach in deiner Gegenwart sein. In your very presence. Genau, direkt in deiner Gegenwart. And we will see you with our own eyes. Wir werden dich sehen mit unseren eigenen Augen. We thank you tonight. Und wir danken dir heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.